Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Silence! I kill you! So ugly. Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Du bist ne frohe Natur, was hole Walnuss aus dem Hart und im Kern heiße Luft wie aus dem Manus. Was willst du, Freak, mit deiner losen Zunge? Papa hat dich lieb, du bist ein großer Junge. Bloß noch die Pfunde musst du ja noch loswerden. Lassen wir das Thema, reden wir von mir Obst ernten. Ja, die Rede ist von Lorbeeren, denn ich hatte wieder das Gefühl, ihr solltet eure Ohren wärmen. Aber nicht mit dem, der Ghetto-Rap des Bosses, der Platinjäger von Shadow of the Colossus. In deiner Gegend gibt es keinen, der wie ich rhymt. Und wenn deine Schwester weint, nennt man sie Crisis. Sie ist der Teufel in Person, Devil May Cry. Doch wenn sie zu viel weint, gibt es Battle 8 Mile. Ich brauch ne Fake-Tie-Nutte mit nem Steak-Bile, die dich in der Late Night übelst verdonnert. Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Silence! I kill you! So ugly. Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Silence! Du mich so gern disst, diss mich jetzt. Und ich bin alles doch nicht hässlich, du Crystal Head. Doch ich hab dich schon gesehen auf poppen.de. Da steht, du bist für die Gründung einer Gay-WG. Ist schon okay, das geht. Fast so wie bei Halsweh. Wichse in den Rachen und schon tut nicht mehr der Hals weh. www.gayclub.de. Haarspray, Dose in den Anus und Lay. Und da liest du mit den Homo-Boys Shades of Grey. Von wegen Tide, du bist weiter von Date zu Date. Ich mach von Take zu Take einfach das, was ich so anpeil. Mir ist scheißegal, ob ich dich damit langweil. Ich hab nen Anteil an deinem Mannsvibe. Stell sie vor die Disco und dann siehst du, wessen Schwanz reißt. Ja, da wirst du ganz weich in jedem Landkreis. Nennt man sie Vampira, weil sie auch mal in den Hals beißt. Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Silence! I kill you! Und es gibt noch immer keinen Grund für mich, dich zu dissen, denn du bist so schon gestraft mit deinem Gesicht, wenn dein Spiegel schon sagt Silence!